1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Willkommen bei Domian, ihr Lieben. Das ist unsere Sendung von Donnerstag auf Freitag und das ist eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, das ist unsere Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Tanja. Hallo Tanja. Hallo. 38 Jahre, stimmt das? Ja, stimmt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich. So, über was reden wir, Tanja? Also ich habe gestern Abend schon versucht anzurufen, da ging es um das Thema aus eigener Kraft geschafft. Mhm. Und ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit meiner Kindheit und Jugend beschäftigt und da ist mir klar geworden, dass das eigentlich ganz schön schlimm war und dass ich es halt geschafft habe. Was war denn so schlimm früher? Ja, also meine Mutter, die war schwerst gehbehindert und hatte also Multiple Sklerose. Mhm. Und war halt total verwahrlost. Und was heißt das? Ich bin halt so aufgewachsen, ja. Also im Müll halt, total messy. Im Müll. Und genau. Dein Vater, wo lebte der? Der war nicht da. Der war nicht da. Du bist allein von deiner Mutter erzogen worden. Mhm. Es gab sonst kein Kind. Nee. Und du bist quasi in diesem Müll, in dieser Müllwohnung groß geworden? Mhm, ja. Also es waren Berge von Müll überall. Man hat kaum den Boden gesehen. Das bedeutet, dass... Spinnen waren überall und war ganz bedrohlich. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe mich auch so mit innerem Kind und so beschäftigt. Ja, in der Zeit, du bist dann ja so quasi da reingewachsen, da war das doch für dich normal, dass es bei euch zu Hause so aussieht. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass woanders anders aussieht. Mhm. Und dass zu uns nie jemand zu Besuch kommen kann und dass wir versuchen, in die Wohnung zu kommen, ohne dass ein Nachbar in der Nähe ist und... Ja. Wie hat deine Mutter dich behandelt? Sie hat mich eigentlich, also ich erinnere mich dran, dass die ersten Jahre hat sie mich irgendwie relativ zärtlich behandelt, mit mir gesungen und so. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie mich nicht mehr in den Arm genommen oder auch gar kein nettes Wort. Die hat nur geschrien. Also ich kann mich nur an... Hm. Ich weiß nicht, ich habe auch, glaube ich, gedacht, dass ich schuld bin. Also, dann ging es dann so weit, dass sie nicht nur ihre Wohnung hat verwahrlosen lassen, sondern auch ihr Kind, dich? Ja. Also sich selber hat sie immer noch gewaschen, aber ich habe nicht mal Zähne geputzt oder irgendwas. Also ich habe furchtbar ausgesehen. Aber da muss doch irgendwann, spätestens in der Schule, muss da jemand aufmerksam geworden sein. Mhm. Wie war das dann? Ja, also ich war ziemlich intelligent und war auch irgendwie eine der Klassenbesten am Anfang. Und habe aber so verwahrlost ausgesehen. Diese Mischung war ziemlich ungünstig. Also ich bin immer... Ja, ich meine, da muss doch jemand in der Schule, also von Seiten der Lehrer, muss doch dann bemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Da muss man was tun. Schon gemerkt, aber... Nichts unternommen. Die haben irgendwelche komischen Sachen gemacht. Zum Beispiel hat der eine Lehrer mal mich rausgeschickt und mit der Klasse geredet und gesagt, dass ich ein schwieriges Elternhaus zu haben scheine. Und ach so, aus dem Grund sollte man mit mir irgendwie anders umgehen. Hat die Leute aber noch mehr, also die Mitschüler noch mehr dazu veranlasst, mich zu verhauen. Ach, die haben dich verhauen? Ja, die haben sich eigentlich täglich um mich rum im Kreis gestellt und beschimpft und also ich weiß weil nicht. Weil du so verwahrlost aussahst und so heruntergekommen. Und gleichzeitig die Klassenbeste war, die immer alles wusste. Mhm. Ich war ganz das ist natürlich dann provokant für den einen oder anderen Schüler. Ja. Wie lange bist du dann von den Schülern so schlecht behandelt worden? Wie viele Jahre? Bis zu welchem Schuljahr? Also erste Klasse bis sechste oder so. Und ich habe die sechste wiederholt, also auf jeden Fall noch. Und du bist richtig regelrecht geschlagen worden von den Mitschülern? Ja, einmal hat jemand mit dem Stiefelabsatz in meinen Unterleib getreten. Das war dann schon, das sag ich dann schon erstmal eine Weile. Ja. Und bespuckt. Also es war schon, es war richtig krass, also richtig krass. Und also aber auch selbst meine Mutter hat es nicht geschnallt. Die hat dann zum Beispiel gesagt, warum sind denn immer deine Strumpfhosen kaputt? Mhm. Also es war schlimm für dich in der Schule, es war schlimm für dich zu Hause. Hat deine Mutter dich irgendwann auch geschlagen? Ja. Oft? Weiß ich nicht genau. Also ich erinnere mich deutlich dran, aber ich glaube, es ist nicht so arg oft passiert, aber... Mhm. Wie lange hielt dieser Zustand dann bei euch zu Hause an? Bis zu welchem Lebensalter von dir? Also geschlagen wurde ich dann später nicht mehr. Hm. Und von meiner Mutter auch nicht. Die war ja gehbehindert und ich habe ja irgendwann mal ihre Stecken einfach aus der Hand genommen und gegen sie erhoben. Ja. Und da war es irgendwie klar. Ich habe zwar nichts gemacht, aber... Ja, aber der Zustand so zu Hause, wie lange hat der angehalten? Ich bin mit 15 von zu Hause weggegangen und habe auf der Straße gelebt ein Jahr. Ach so. Aber mit 15 lebte, deine Mutter lebte und es war genauso wie früher, es war verwahrlost. Genau. Und ich bin weggegangen, ich habe es nicht mehr gekonnt, ich habe lieber mich mit irgendwelchen Pendern auf der Straße... Wie lange hast du auf der Straße gelebt? Ein Jahr? Ein Jahr ungefähr, also ich war ja irgendwie noch niedlich und süß, also ja. Ich sah wesentlich älter aus, aber ich war auf jeden Fall so, dass ich irgendwie Übernachtungsplätze bekommen habe. Hm. Bist du in Kontakt gekommen mit Drogen, mit Prostitution in dieser Zeit? Also Prostitution nicht, Drogen habe ich auch vermieden, aber ich habe ab und zu mal mitgeraucht oder ja. So. Ich habe wahnsinnig Angst gehabt, weil um mich rum viele Leute Drogen genommen haben ja. Und auch gestorben sind und so. Wie ging es dann nach diesem einen Jahr Straße weiter? Wie hast du dann wieder Fuß gefasst? Dann habe ich mit einem Alkoholiker zusammengelebt, der hätte wahrscheinlich ohne mich seine Wohnung verloren, 2,5 Jahre, bis ich dann 18 war. Mhm. Also da habe ich quasi auf den aufgepasst ja. Und habe dafür aber halt da wohnen können. Und der hat mich dann auch mal so richtig verprügelt. Aber da gab es keine sexuellen Übergriffe, sowas? Ja, das war mein Freund. Ach, das war dann dein Freund, dieser das Alkoholiker? War mein Freund, mhm. Ja. Mhm. Das war auch nicht besonders schön. Wann wurde es denn dann besser bei dir, Tanja? Also ich war dann 18 und bin auf dem Gymnasium geblieben, trotz allem. Ich bin aber zweimal durchgefallen, 6. und 8. Klasse. Aber du warst doch ein Jahr auf der Straße und warst trotzdem auf dem Gymnasium? Ich bin aufs Gymnasium gegangen weiterhin. Das ist ja verrückt. Du hast auf der Straße gelebt und bist ein Jahr aufs Gymnasium währenddessen gegangen. Ja, also ich bin auch oft nicht hingegangen und ich hatte dann auch irgendwie Schularzt-Attestzwang und so. Ja. So, wann, nun hieß die Sendung gestern ja, aus eigener Kraft geschafft. Wann ging es so richtig bergauf? Wie alt warst du da? 18. Ach, 18 schon. Was hast du da gemacht? Da habe ich eben die 10. Klasse irgendwie dann doch noch beendet und dann habe ich mich vorbereitet auf mein Musikstudium. Mhm. Ich habe damals Sozialhilfe gekriegt Mhm. Und ein bisschen gejobbt und habe in 5 Chören gesungen. Einen davon habe ich geleitet, also ich habe halt immer Musik irre gemacht. Aber finanziert hast du dich dann durch Sozialhilfe, die hast du ja. Dir irgendwie organisiert. Ja, und hattest du dann auch deine eigene Wohnung mit 18? Ein Einzimmer-Apartment, ja. Tatsächlich habe ich irgendwie ja. geschafft. Und hast du dann Musik studiert? Ich habe Musik studiert, ja. Und heute bist du vom Beruf was? Ich bin Musiklehrerin. Musiklehrerin. An der Uni. Seit 10 Jahren habe ich mich an der Uni. Müsste ich sogar Frau Professor zu dir sagen? Nein, Professorin bin ich nicht. Das Lehrbeauftragte bin ich. Lehrbeauftragte. Mann, das ist aber eine tolle Geschichte. Mhm. Da hat deine Intelligenz dich gerettet. Ich glaube, meine Musik. Vielleicht, ja. Also ich habe schon mit 7 angefangen, Klavier zu spielen und Mhm. Mit 8 im Chor und mit 9. Was ist aus deiner Mutter geworden, Tanja? Meine Mutter hatte 3 Schlaganfälle dann später Mhm. Und ist inzwischen gestorben. Also vor Hast du dich 2,5 mit Jahren. Vor 2,5 Jahren? Mhm. Hast du denn dann nochmal Kontakt mit ihr gehabt? Ich habe mich irgendwie schwer getan, das war ziemlich kühl. Also meine Mutter wollte mich eigentlich haben, als ich ein Baby war, habe ich das auch gespürt, aber also es war nicht so, dass sie böse war oder so. Mhm. Sie war vollkommen heillos überfordert und konnte keine Hilfe annehmen und so. Ja, sie war offensichtlich auch selbst ein Opfer von Mhm. Vielen Dingen. Total, ja. Gab es denn so eine Art Aussöhnung am Ende noch? Ja, die hatte den 3. Schlaganfall und war dann halbseitig gelähmt und ich habe sie dann hier in meine Stadt geholt, ins Altenheim. Mhm. Und es fiel mir manchmal schwer hinzugehen, es ist auch einfach hart gewesen, wie sie drauf war, aber dann ist sie irgendwie weich geworden. War sie denn dann noch so bei klarem Verstand? Das war so ein progressive stroke, heißt es, also ein fortschreitender Schlaganfall, der immer schlimmer wird. Hat dann in so ein paar Monaten hat sie ihr Gewicht halbiert und noch weniger gewogen und Mhm. Und der Geist ging so langsam weg, aber sie war plötzlich lieb, also ich habe ihre Liebe plötzlich gespürt und ich habe mich auch damit beschäftigt, das ist einfach nicht okay, wenn man mit seinen Eltern man muss mit seinen Eltern, glaube ich, finde ich, sich aussöhnen, auch wenn es noch so schlimm war. Weil ja, umso besser, sehr gut, dass du sie dann in deine Stadt geholt hast und auch diese Erfahrung noch machen können. Mhm. Nach all den schlimmen Jahren. Du hättest wirklich in der Gosse landen können, ne? Ja, ich war ja schon. Du warst im Prinzip, ja, klar. Ja, das ist, ich habe gerade gesagt, deine Intelligenz, deine Liebe zur Musik, deine Disziplin. Disziplin, da möchte ich, das ist ganz wichtig. Also ich habe angerufen, weil ich möchte gerne ein paar Leuten Mut machen, weil wirklich, mir geht es wirklich ganz gut. Ja. Und ich glaube, Disziplin ist was so Leute, die gerade so Chaos hinter sich haben, irgendwie nicht kennen und auch nicht haben können. Mhm. Disziplin ist sowas, was so, also ja. Was ich darunter verstehe, was so einen negativen Beigeschmack hat, irgendwas, was wehtut, was hart ist. Ja. Beharrlichkeit finde ich schöner oder einfach immer wieder aufrappeln. Ja. Ja, Beharrlichkeit immer wieder aufrappeln, ein gutes Stichwort. Hast recht, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu ganz, ganz, ganz vielen Lösungen. Egal in welcher Krise man steckt, dass man mit Beharrlichkeit das die größte Chance hat, es zu schaffen, sagen wir es mal so. Ohne Beharrlichkeit hat man wahrscheinlich die wenigsten Chancen. Tolle Geschichte. Freue mich, dass du angerufen hast. Wünsche dir für deine berufliche Karriere weiterhin alles Gute. Ja. Und viel Spaß mit deiner Sendung. Mit der Musik. Dankeschön. Mach's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer für euch kostenfrei. Und wir haben heute eine freie Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, hier live, bei 1 Live im WDR Fernsehen, bei 1 Festival. Ihr könnt anrufen oder mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer mit in die Mail rein und schreibt die Mail, wenn es geht, nicht zu lang, damit die Kollegen nicht so lange lesen müssen. Und dann geht das im Hintergrund alles viel schneller. Hier ist Marcel. Marcel ist 21. Hallo Marcel. Hallo Domian. Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Meine Freundin, Emma, hat vor knapp 3 Monaten bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Ja. Also da war diese erste Runde, wo dann alle sich beteiligen können und sie ist jetzt halt eine Runde und noch eine Runde weitergekommen. Ja. Sie ist also jetzt insgesamt in der 3. Runde. Ja. So, und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der ganze Ruhm uns irgendwie auseinanderbringt. Ich bin jetzt 6 Monate mit ihr zusammen. Aber sie ist jetzt noch nicht richtig in der Endgruppe drin, ne? Sie, also diese allerletzte Endgruppe nicht, aber sie könnte, also es wurde mit ihr schon gefilmt quasi, sie heißt, sie könnte schon ins Fernsehen kommen und so weiter. Ja. Und Heidi Klum meinte auch zu ihr, sie ist zwar etwas groß, weil sie ist 1,87, aber sie ist sehr schlank und ein sehr hübsches Mädel, ein sehr hübsches Gesicht. Mhm. Also sie könnte auch durchaus weiterkommen. Und ich mache mir da halt ein bisschen Sorgen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der Ruhm vielleicht dann irgendwie die Beziehung zu Ende bringt oder so. Ja, finde ich, ist eine berechtigte Sorge, die du hast. Eine berechtigte Sorge. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt sechs Monate zusammen fast. Also relativ frisch auch noch. Relativ frisch noch. Es ist auch alles prima gelaufen, aber im Moment habe ich immer so das Gefühl, dass sie immer ein bisschen auf Distanz geht und sie hat dann zwischendurch auch mal so ein paar Sprüche, die ich da nicht mag. Letztens saß man zum Beispiel vom Fernseher und da lief dann irgendwas von Stefan Raab und da meinte sie zu mir, ja Marcel, weißt du was, der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich sitze da bald und du nicht. Sie hat dabei zwar gelacht und meintet lustig, aber mich trifft sowas halt. Ja, das würde mich auch treffen. Finde ich auch keinen so netten Spruch. Nee, habe ich ihr auch gesagt, aber sie meinte, ach, versteh doch mal ein bisschen Spaß, du weißt doch, wie das gemeint ist, du kennst mich doch. Ja, so, aber im Spaß steckt oftmals auch ein Funken Wahrheit, ne? Ja, klar. Mhm. Ich meine, ich habe gute Freunde, ich habe mit denen auch drüber geredet. Mein bester Kumpel David, der sagt auch von wegen, meine Güte, Junge, mach dir mal keinen Stress. Aber ich merke es halt selber, weil ich lese fast jeden Tag, also mindestens mal die Woche, und ich merke halt ein bisschen Distanz ist da, weißt du? Also weißt du, ich glaube, wie ist eigentlich denn sonst, abgesehen mal von dem Spruch, den du gerade gesagt hast, wie ist sonst denn so die Beziehung? Ist es gut? Innig? Groß verliebt? Innig, groß verliebt auf jeden Fall, aber sie redet halt sehr viel von der Sendung. Klar, was ich auch um Gottes Willen verstehen kann. Kann man auch verstehen. Auch ein Schritt. Genau. Ist das natürlich auch ein Schritt. Genau. Ist das für sie auch so ein großer Traum, irgendwann mal Model zu werden? Schon immer gewesen. Also ich kenne sie jetzt zwar noch nicht seit der, also sie meinte, sie guckt es seit 2 Staffeln schon und exzessiv und sie wollte doch immer hin, hat sie mir erzählt. Mhm. Also für sie ist das ein sehr, sehr großer Traum. Den will ich ihr um Gottes Willen auch nicht verwehren. Mhm. Weißt du? Nee, also ich glaube, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als da relativ cool die ganze Sache hinzunehmen. Du wirst es eh nicht abzuwarten verändern. Oder wie? Bitte? Abzuwarten oder? Abzuwarten, genau, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich würde da jetzt auf keinesfalls irgendwie versuchen, Eifersucht zeigen oder so. Das bringt sie noch weiter auf Distanz zu dir. Sondern das ist ihr Traum. Freu dich mit ihr, wenn sie weiterkommt. Und alles Weitere wird seinen Gang nehmen. Wenn sie sich von dir distanziert aufgrund des Rummels und des Ruhms, der vielleicht da entstehen sollte, dann wirst du es nicht aufhalten können. Auch nicht, indem du jetzt da zitterst und das ständig thematisierst. Ja, das macht mir halt echt den Kopf. Also auch kann passieren. Weißt du was? Es kann passieren. Es kann aber auch sein, dass das schon doch so solide ist und dass sie nicht vergisst, dass du ihr Freund bist und dass das beides nebeneinander existiert. Kann aber auch daneben gehen. Da gibt es keine Garantie. Letztendlich. Ja, auch das nächste Casting habe ich mir schon vorgenommen, werde ich mal mitgehen und mir das Ganze mal angucken. Genau. Und dann sehen wir mal weiter. Ich wollte jetzt nicht sofort Schluss machen, aber ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, klar. Also, ja, da Schluss machen, so habe ich es auch nicht verstanden, dass du gleich Schluss machen willst. Nee, das habe ich auch wirklich nicht vor, weil dafür liebe ich sie viel zu sehr. Bist du denn auch ein bisschen neidisch auf sie? Nein, ja, eigentlich nicht, weil es gibt ja kein Germany's Next Topmodel für Männer, ne? Nee, aber dass du irgendwas anderes in der Richtung vielleicht auch gerne tun würdest wollen, irgendwas im Fernsehen oder Musik oder weiß ich was. Also ich studiere Geschichte und Journalismus ist schon mein Traum, aber absolut kein Neid, das kann ich wirklich ganz offen sagen. Gar kein Neid dabei. So. Ich gönn's ihr, ja, ich habe halt nur Angst. Ja, verstehe ich. Also ich würde versuchen, erstmal die Angst runterzufahren, die bringt dir sowieso nichts im Moment, sondern ich stehe relativ gelassen daneben, freu dich mit ihr und die Dinge werden ihren Lauf nehmen, du kannst sie nicht ändern. Sollte ich denn mit ihr mal drüber reden, weil ich wollte der Sache immer relativ auf den Weg gehen. Ich habe sie zwar mal drauf angesprochen, da kam ein bisschen Distanz, wollte ich weiter drauf pochen, mit ihr zu reden oder lieber wirklich abwarten. Ja, was würdest du mit ihr konkret bereden wollen? Ich möchte sie einfach mal fragen, wie sieht das denn aus, wenn du weiterkommst, wie läuft das mit uns? Da ist natürlich das Problem, da könnte ich wieder als Klette gelten. Ne? Genau, also das könnte man vielleicht fragen, aber andererseits, hast du völlig recht, könnte das auch gleich wieder so ein bisschen ja zu verstehen sein, als würdest du sie unter Druck setzen oder würdest dich an sie klammern. Ach, lass es mal laufen. Dann werde ich so weit laufen lassen. Dann danke ich dir schon mal und vielleicht, wenn es dann klappt, kann ich mich ja nochmal bei dir melden. Ja, sehr gerne. Also ja, in der Tat, wirklich. Mail uns, das ist mir die beste Chance durchzukommen. Wenn sie weitergekommen sein sollte, können wir uns gerne nochmal unterhalten. Würde mich interessieren. Also sei da etwas cool und gelassen und wenn die Liebe wirklich da bei euch ein Fundament hat, dann hält die das auch aus, bin ich sicher. Ja, dann danke ich dir wirklich für den Tipp. Ich hoffe, ich werde ihn dann auch befolgen und vielleicht hören wir uns ja noch. Sehr gerne, Marcel. Alles Gute. Tschüss. Ich danke dir. Ja, tschö. Hier ist Christina. Nee, da habe ich mir jetzt... Hier ist Christina, 56 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen. Christina, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich dieses Jahr 20 Jahre verheiratet bin und hatte fast 10 Jahre keinen Sex mehr. Aber macht mir eigentlich nichts. Mein Mann hat immer ziemlich viel getrunken. Wir hatten ziemlich viele Probleme, nicht privat, sondern auch im Firmenbereich. Ja. Also das ging eher von ihm aus, dass er nicht wollte. Du hättest schon gewollt. Nee, ich wollte nicht mehr. Ach, du wolltest nicht mehr. Nee, weil Bierflaschen, immer so viel Bier und trinken, das bringt nichts, ne? War es denn so schlimm oder ist es so schlimm, dass du sagst... Er ist nicht so schlimm, da er gewalttätig ist oder so, aber depressiv und... Alkoholiker? Ja. Alkoholiker? Ja. Ja. Aber seit über einem halben Jahr habe ich wieder Spaß dran. Ich befriedige mich selber. Ja. Finde ich ja auch nicht schlimm. Ach, das hast du vorher die Jahre dann nicht gemacht? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Nee, ich hatte überhaupt keinen Spaß. Ach so, kein Bedürfnis. Nein. Und das hat ihn total schockiert. Er ist dahinter gekommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn verlassen werde. Und da hat er aufgehört, sofort mit trinken. Ach. Oh, Moment mal, eins an dem anderen. Er ist dahinter gekommen, dass du dich selbst befriedigst. Und da war er schockiert. Ja. Und dann hast du gesagt, du möchtest die Ehe verlassen. Ja. Da war das jetzt vor kurzem? Ja, ja. Fünf Wochen. Und schlagartig, dann hat er aufgehört zu trinken? Ja, geht zur Beratungsstelle, macht alles, tut. Wie viel hat er denn vorher getrunken? 10-12 Flaschen Bier pro Abend. Ja. Jeden Tag. So, beeindruckt dich das jetzt, dass er... Nein. Du bist entschlossen, aus der Ehe rauszugehen? Na, eigentlich mag ich ihn noch, aber nicht so. Aber was mich sehr belastet ist, ich schicke Bilder und so und Filme raus. Du schickst Bilder und Filme raus? Wohin? Ja, zu jemandem und finde es ganz toll. Zu wem? Wer ist das? Nee, das ist jemand, so, den man so kennengelernt hat. Und du sprichst in Rätseln. Wie und wo hast du den kennengelernt, den Menschen? Ach, das möchte ich nicht so unbedingt jetzt sagen. Okay, hast du ihn im Internet kennengelernt? Oder? Nein. Im realen Leben? Persönlich. Und ich finde ihn auch ganz toll. Und aber ihr hattet... Er ist auch kein Sex, nein. Ihr hattet auch keinen Sex. Aber du schickst ihm... ja, richtig. Sexbilder von dir und... Ja. Genau. Und machst auch Filmchen, während du dich befriedigst und ja, diese Filmchen schickst du ihm dann? Ich finde es toll, ja. wie machst du diese Filme? Hast du so eine kleine Kamera, so eine Videokamera oder wie? Ja, ich habe das ganze Equipment, ja. Ach so. So, und dann, ja, was, ich habe es gerade gesagt, du befriedigst dich selbst, das filmst du. Ja. Was schickst du dem noch? Ja, das schicke ich dann. Also das schickst du? Ja. Ziemlich schön an dazu. Mhm. Ja. Schöne Sachen. Und schickt der dir auch was? Einkaufen, ja, ab und zu mal, aber nicht so viel. Also du machst dich dann für die Videoaufnahme, machst du dich schick? Ja. Ja. Und was hat... Ich habe auch abgenommen, fand ich ganz toll alles, ja. Und, aber es belastet mich im Moment doch sehr, ne? Also ich kann es jetzt nicht mehr aufhören. Ja. Noch eine Frage zu diesem Film. Also du machst dich dazu schick. Ziehst du da auch irgendwie so Sexsachen an? Ja, klar. Ach so, klar. Ja, das hatte ich jetzt nicht so verstanden. Was für Sachen ziehst du da an? Ja, was man so anzieht. Schöne Sachen. Also Strapse, Lederkorsage oder genau. Sowas, ja. Ja. Und auch Sexspielzeug benutzt du? Ja, klar. Was frag ich überhaupt? Also schöne Dildos benutzt du? Ja. In allen Varianten? Ja, ich finde es schön, ja. Wie lang sind denn die Filme, die du dem Knaben schickst? Wie ich keine Lust und Zeit habe. Können schon mal eine halbe Stunde dauern. Ja. Ja. Mhm. So. ja, ich finde, ich muss... Du sollst mir was sagen, du musst mir helfen, weil es belastet mich ja schon. Da reden wir auch gleich drüber. Ich muss das nur alles richtig verstehen. Ich finde es ein bisschen komisch. Warum triffst du dich nicht mit dem wirklich real? Ja, da ist irgendwo was an Hemmschwelle insgesamt. Außerdem ist er auch verheiratet. Wie alt ist er? Jünger, wesentlich. Wie alt denn? Sprich's aus. Unter 40. Naja, wenn er nicht unter 20 ist, ist dann alles okay. Nein, also so weit ist es nicht. So, jetzt Spaß beiseite. Du sagst, das belastet dich. Inwiefern belastet es dich? Ja, gegenüber meinem Mann belastet, weil ich merke, dass er sich sehr Mühe gibt. Aber ich habe keine Lust innerlich mehr. Du hast keine Lust mehr auf die Ehe? Nein. Kannst du mir erklären, warum du keine Lust mehr... Ich habe gesagt, aber auch schon. Aber er glaubt es mir nicht. Sag mir nochmal so in ein paar Sätzen, warum du keine Lust auf die Ehe hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er mich nochmal anfasst. Weil dir das eklig wäre? Ja. Ja. Also sexuell ist das für dich absolut kein Thema mehr zwischen dir und deinem Mann? Nein, momentan überhaupt nicht. Und gar nicht vorstellbar? Im Moment nicht, nein. Mhm. Der war schockiert, als er mitbekommen hat, dass du dich selbst befriedigst. Ja, und das andere weiß er jetzt nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Wie hat er das denn mitgekriegt, dass du dich selbst befriedigst? Er hat einfach in meinen Sachen gemoost. In meinen Sachen nachgeguckt, fand ich auch ganz schrecklich. Und was hat er da gefunden? Ja, meine Spielzeuge. Ach, die Sexspielzeuge. Ja. Und da war der da böse oder nur schockiert? Schockiert. Dass du das tust? Ja. Aber er macht es doch bestimmt auch. Ja, sicher wird er das machen, hat er mir dann auch gesagt, aber ich finde es ja nicht schlimm. Mhm. Abgesehen von der Sexualität, du liebst deinen Mann auch nicht mehr. Ja, nicht lieben, sondern gern haben, sage ich mal. Gern haben. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein, zusammen nicht. Nein. Mhm. Also für dich wäre so... Von der Vorstellung, dass eine Erleichterung, wenn du aus der Ehe rausgehen könntest und dein eigenes Leben führst. Ja, wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte er ja gar nicht reagiert, glaube ich. Und jetzt ist es zu spät, dass er reagiert. Nee, ja, für mich. Für ja. dich? Mhm. Ja. Was hält dich davon ab, jetzt dann wirklich den endgültigen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, lass uns trennen? Ja, so viele Jahre, ne? Wie schlechtes Gewissen? Auch, ja. Auch weil ich eigentlich ein treuer Mensch bin. Ja. Und vielleicht das, was ich angefangen habe, das hält mich vielleicht auch davon ab, so ein bisschen. Das, was du angefangen hast? Ja. Das hält, Spielsachen und... Das hält dich von was ab? Von so einer Versöhnung, glaube ich. Ach so. Aber so wie ich es gerade verstanden habe, bist du ja gar nicht interessiert an einer Versöhnung, so wirklich. Innerlich nicht, genau. Richtig. In diesen Jahren der Abkühlung, sage ich mal so, der Ehe. Es gab, ich frage es jetzt nochmal, du hast es glaube ich gerade auch gesagt, es gab keine Gewalt. Er hat dir nicht, nein, hat dich nicht geschlagen oder so. Oh, um Gottes Willen, nein, das wird keiner überleben, glaube ich. Kannst du sagen, so seit wie vielen Jahren du eigentlich schon auf großer Distanz zu deinem Mann bist? Ja, so 9,5 Jahre noch. 9,5 Jahre. Wir schlafen schon lange getrennt, lange. Und all die Jahre, nicht. Und all die Jahre der Alkoholismus, die schlechte Stimmung, habt ihr auch so gestritten viel? Ja, das ging immer mal ganz schnell. Das ging ganz schnell, aber immer wieder. Ja. Ja, das macht kaputt, ne? Ja. Mensch, Christina, also ich finde das kurios, was du da machst mit deinen Filmen, aber wenn es dir Spaß macht, finde ich das völlig in Ordnung. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Mach es und genieß es und lass die Sau für dich raus, wenn du das für dich gut findest. Du hast, ja, ich sag's wirklich so. Ich möchte es auch eigentlich gerne sagen, aber ich glaube, dann ist der Schock noch größer. Ja, weißt du, ich weiß nicht, ob du es ihm vielleicht überhaupt noch sagen musst. Entscheidend ist doch deine Entscheidung, dass du aus der Ehe raus willst. Das müsstest du ihm klar sagen. Also so wie du mir das jetzt geschildert hast, denke ich, dass es für dich das Beste wäre, wenn du wirklich ganz klare Verhältnisse schaffst, aus der Ehe rausgehst, deine eigene Wohnung hast und dein Ding durchziehst. Eigentlich habe ich das auch schon gewusst. Ich brauche nur irgendwo nochmal jemanden, der mir das so sagt, aber es stimmt. Ja, so eigentlich schon. Ja. Ich habe jetzt auch gar nichts gehört, wo ich denke, Mann, ich muss sie irgendwie doch noch dahin führen, irgendwie zu der Ehe oder Eheberatung und sowas. Ich glaube, das ist alles vorbei, ne? Das interessiert dich nicht mehr. Ich gehe hin, ich gehe mit, aber ich habe gar keine innere Einstellung dazu. Ja, du willst eigentlich, wenn du ganz frei wärst, würdest du weg wollen, so schnell wie möglich. Ja. Ja. Egal, ob der Mann jetzt sich bemüht oder nicht bemüht. Ja, genau. Ja. Dann ist die Sache klar, Christina, dann geh. Ja. Dann beginne ein neues Leben und ich finde es auch nicht verwerflich. Nein, ich auch nicht. Ja, aber du bist ja so ein bisschen unsicher doch. Und ja, doch. Ja, sicher. Finde ich nicht. Finde ich eine klare Sache. Wenn du sagst, es ist vorbei, das passiert 100.000 Mal in Deutschland, in der Welt. Ich weiß nicht, ob du ihm das noch mal sagen musst, jetzt mit deinen Videos da, ist eigentlich. Nee. Ja, das muss nicht sein. Nee, das reicht. Und dann wäre es natürlich bombig, wenn du dich vielleicht in der nächsten Zeit auch irgendwo mal wieder neu verlieben könntest. Ja, das wäre gut. Ja, aber hallo, ne? Na, vor allen Dingen, nee, nicht nur verlieben, sondern dass du auch realen Sex hast. Ja, genau. Nicht nur vor der Kamera. Ich habe ja schon dran gedacht, mir mal so jemanden zu mieten fürs Wochenende. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Wenn du, ich meine, du hast jetzt wie lange nicht mal keinen Sex mehr mit einem Mann gehabt? Mit deinem Mann? Ja, fast 10 Jahre. Ja. Wenn du es dir leisten kannst, dann miete dir jemanden. Ja, habe ich mir schon so oft gedacht. Also es ist eine große Sehnsucht danach, nach körperlicher... Ja, Nähe. Aber nicht eben, ne? Dann lieber jemanden, wo man nicht so enge Bindung mit hat und gut, ne? Weil man so viel irgendwo mitgemacht hat in den Jahren. Ja. Hattest du denn vorher vor dieser Ehe ein befriedigendes Sexualleben? Ja, eigentlich auch noch am Anfang unserer Ehe. Auch noch oder Anfang der Ehe. Doch, ja. Aber dann kommt so viel im Leben auf einen zu und irgendwann entfernt man sich da immer mehr und der eine sucht da seinen Vergessen, der andere da. Also, Christina, meine Einstellung ist ganz klar. Trenne dich und geh deinen Weg und genieße deine Sexualität in vollen Zügen. Ja, in dem hohen Alter. Im hohen Alter von 56. Also, viel Glück wünsche ich dir und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit der Sonja. Und Sonja ist 30. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Sonja, um was geht's? Ich bin sehr froh, dass ich erstmal durchgekommen bin. Ich habe eine sehr hohe Meinung von dir, sonst hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht angerufen. Vielen Dank. Also bei mir geht es um sexuellen Missbrauch. Mhm. Und der war von 6 bis 14 Jahren. Der hat dich betroffen? Ja, wow. Und also es war nicht immer andauernd. Es war immer in den Ferienzeiten, wenn ich und mein Bruder zu meinen Oma und Opa kamen. Also mein Opa war derjenige. Ja. Und mein Problem ist, also ich habe es nie jemandem erzählt, keinem aus meiner Familie. Und mein Opa ist vor 6 Jahren gestorben. Mhm. Und da war ich auch etwas sauer. Das kann ich auch eben erzählen. Also meine Oma war kurz vorher eine Woche im Krankenhaus gewesen, kurz bevor mein Opa gestorben ist. Mhm. Und für mich war das ja eigentlich schon Schnee von gestern. Ich war 24, es war schon 10 Jahre her. Also ich hatte es zwar immer noch im Kopf, aber mein Opa hat sich dann immer normal gegenüber mir verhalten. Und du hattest auch einen normalen Kontakt dann zu deinen Großeltern? Ja, also da war meine Oma dann immer da, die war dann in Rente, weil also wo dieser Missbrauch stattgefunden hat, hat die gearbeitet und war schon früh morgens um 5 aus dem Haus. Heißt Missbrauch bedeutet in dem Fall, dass dein Großvater mit dir geschlafen hat? Nee, also so weit ist es nicht gegangen. Es war Petting, also wir waren beide nackt. Ich habe ihn angefasst, er hat mich angefasst. Mhm. Er hat auch gefingert, aber keine Vergewaltigung so. Mhm. Das nicht, aber... Du musstest ihn befriedigen? Ja. Ja. Und dann habe ich jedenfalls, hat er angefangen, wo ich dann 24 war, in dem Auto, wo ich ihn dann halt zu meiner Oma ins Krankenhaus gefahren habe, hat er wieder angefangen, so wie früher, zu reden auch. Oder er hat in mir geflirtet. Er hat dann gesagt, auf einmal, du hast einen schönen Schmusebusen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Mhm. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, Opa, ich möchte das von jedem hören und nicht von dir. Mhm. Und dann habe ich ihn auch dementsprechend so komisch behandelt. Also ich war stinksauer. Wenn ich angekommen bin, lag der noch im Bett. Mhm. Wenn ich ihn abholen wollte zum Krankenhaus, dann wollte er mit mir essen. Da habe ich gesagt, frier das ein, sage ich, ich esse nicht mit, ich fahre wieder weg. Also ich war mal kackenunfreundlich. Mhm. Und danach war er dann kurz danach im Krankenhaus. Und da bin ich dann extra nicht hingefahren, weil ich ja eigentlich jetzt den Mumm hatte, mal ihm zu sagen, was Sache ist. Aber ja, noch nicht so ganz. Ich war zwar ätzend zu ihm, aber ich habe es noch nicht mit ihm beredet. Ja. Ja, und dann ist er gestorben. Ohne, dass du vorher noch mal mit ihm gesprochen hast. Richtig, also ich war extra nicht die ganze Woche nicht im Krankenhaus. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Oma und Opa wegen meiner Oma. Mhm. Und hat er eine plötzliche Erkrankung, dass er dann so schnell gestorben ist? Nö, also der war einfach nur alt und der war mit 80 gestorben und dem ging es eigentlich auch ganz gut. Also der ist auf den Flur rumgelaufen und plötzlich ist er gestorben. Mhm. Und ich war dann halt sauer, so nach dem Motto, jetzt hast du dich verpisst. Mhm. Ja, also wenn man das jetzt so sagen. Mhm. Und also meine Oma ist für mich ein Schatz. Die hat auch eigentlich immer so die Mutterrolle übernommen, weil ich zu meiner Mutter kein gutes Verhältnis habe. Und du bist doch sicher, dass die Oma das damals nicht mitbekommen hat? Ja. Ja. Mhm. Also da bin ich mir ganz sicher, weil das ja auch immer nicht, das war ja immer, wenn sie nicht da war. Und bei meiner Mutter bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das nicht mitbekommen hat, weil Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, die Kinder machen ja immer das, was die bei anderen Menschen erleben, machen die auch woanders nach. Mhm. Und ich weiß, dass ich einen Nachbarsjungen ausgezogen habe und wollte den anfassen. Und der ist natürlich heulend zu seiner Mutter gelaufen. Und die stand natürlich bei meiner Mutter auf der Tür, auf der Matte. Und das heißt, deine Mutter hätte vielleicht alarmiert sein müssen. Ja, und dann gab es noch so einen Vorfall, dass wir halt in die Ferien fahren wollten. Und da ging es meinem Opa dann auch mal irgendwie schlecht. Und dann wollte meine Mutter den mitnehmen in Urlaub. Und dann habe ich geschrien und geweint. Mhm. Keine Ahnung, wie alt ich da war, wahrscheinlich auch so 10, 11. Stimmt, das hätte sie wirklich, wirklich nachdenklich stimmen müssen, wirklich. Ja, und dann hat sie gesagt, hat sie gesagt, warum denn, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, frag doch deinen Vater. Und dann hat sie gesagt, der ist zu alt, den möchte ich damit nicht belasten. Hm. So, jetzt ist dein Großvater vor ein paar Jahren gestorben, ohne dass du nochmal hast mit ihm reden können. Weiß bis heute niemand von der Geschichte? Nee, und jetzt ist nämlich, und ich habe meine Oma ja so lieb gehabt und ich wollte ihr Leben nicht zerstören und meine Oma ist vor einem halben Jahr gestorben und jetzt kommt das irgendwie hoch. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben, darf ich es sagen, ohne dass ich jemanden weh, also... Ja, ohne dass du jemandem schadest, weil du Angst hattest, dass du deiner Oma schaden kannst. Genau. Dass die alte Frau das nicht mehr verkraftet hätte, wenn sie das erfahren hätte. Und die hatten auch, also man muss dazu auch leider sagen, also mein Opa war sonst ein sehr guter Mensch. Wo der gestorben ist, stand in einer Zeitung mit seinem Foto bei uns Einsatz für Menschenwürde. Also er hat sich sozial sehr engagiert. Er war ein, das ist es auch, also er ist in meiner ganzen Familie als ein sehr, sehr guter Mensch so. Also auf seiner Beerdigung haben die auch geheult, Rotz und Wasser. Und wie hast du dich? Daneben, ja genau, wie hast du dich gefühlt auf der Beerdigung? Scheiße, ich wollte da ja gar nicht hin, aber wie hätte ich erklären sollen, dass ich da nicht verstehe. Hin... Verstehe, aber und du hast auch natürlich auch nicht geweint. Nein, ich vermisse ihn auch nicht. Ich habe mit ihm, ist mir egal. Also der hat mir nie viel bedeutet. Ich habe ihn sozusagen geduldet, weil ich mit meiner Oma Kontakt hatte. Und stehst du jetzt in einem Konflikt, in einem Dilemma? Möchtest du jetzt sprechen und hast Sorge, dass du die Familie zerstörst? Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die anrufe, dass sie das nicht hören wollen. Wen meinst du jetzt mit die? Zum Beispiel deine Mutter, dein Vater? Mein Vater ist gestorben, mein Bruder zum Beispiel. Ja. Mit meiner Mutter habe ich ja gar keinen Kontakt. Ich habe auch mal überlegt, also ich habe 8 Jahre darum gekämpft. Also ich habe sie nicht, ihr nicht den Laufpass gegeben, aber sie hatten, sie redet in der Familie nur schlecht über mich, also ganz bösartig. Und ihre ganzen Geschwister haben deswegen auch keinen Kontakt zu mir. Und es ist auch alles falsch, was sie erzählt. Ich bin schon mit 17 ausgezogen, also ich weiß nicht, warum sie das tut. Aber ich habe vielleicht gedacht, vielleicht ist ihr das ja auch passiert und sie zum Beispiel ist nicht zu der Beerdigung von meinem Opa gekommen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, dass es ihr auch passiert ist, vielleicht ja. Das wäre sogar fast nachvollziehbar. Aber wem würdest du es denn jetzt gerne erzählen wollen? Also meinem Cousin und seiner Freundin und meinem Bruder und also viele sind da auch gar nicht mehr von der Familie. Ja. Aber also auch weil dir das eine Erleichterung wäre, das endlich mal auszusprechen. Ja, und ich habe bei meinem Cousin ist auch noch die Sache, das sind nun mal Sachen, die weiß man. Da ist das auch gewesen, dass ich das weiß, dass wir da in den Ferien waren und ich mit ihm auch dieses Ausziehspiel gespielt habe und mich jetzt für etwas schäme, was ich gemacht habe, als ich ein Kind war. Und ich verstehe. War das nur ein Ausziehspiel oder hast du mit ihm nee, auch... Nee. Also ich weiß nur noch, dass ich sein Schlafanzug-Oberteil aufgemacht habe und so und so ein bisschen Schmusen gespielt, keine Ahnung, aber ich habe ihn nicht angefasst oder so. Aber ich weiß ja nicht, ob... Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er das noch weiß. Ich finde, da spricht überhaupt gar nichts gegen, Sonja, das zu thematisieren. Warum sollte was gegen sprechen, wenn... das so ruhmreiche Bild des Großvaters dann angekratzt oder sogar zerstört wird, ist das auch absolut in Ordnung. Denn er hat ein schweres Vergehen, eine schwere Schuld auf sich geladen, finde ich. Ich finde, du klingst fast noch, mich wundert, dass du nicht noch viel mehr Zorn auf ihn hast. Er hat erst vom 6. bis 14. Lebensjahr das mit dir gemacht. Das ist ja schon sehr schlimm. Für mich war das ein, so habe ich mich damit auch immer wacker gehalten, also für mich war das eine Form von Schwäche, also von ihm, dass er schwach war und sowas gemacht hat. Ich finde das sehr schlimm. Also ich habe keine Entschuldigung für einen Mann, der das macht. Ja. Wirklich nicht, es ist sein Opa gewesen, ein Opa vergreift sich an dem Enkel. Was für eine grauenhafte Vorstellung. Ja. Also sprich, wenn es dir... Du bist wichtig, wenn es dir gut tut, wenn es für dich wichtig ist, sag es allen. Und wenn die Menschen damit nicht klarkommen, dann sind die auch eigentlich, liegt denen nicht viel an mir. So, genau so sehe ich das. Genauso sehe ich das. Im Prinzip, jeder vernünftige Mensch muss erschüttert sein und muss sofort ein Mitgefühl für dich entwickeln. Und da muss eine Welt zusammenbrechen. Wer sich gegen dich stellt, da ist auch wirklich nicht viel an... Kopf und mal verloren, ja. Ja, wirklich. Aber es ist natürlich ist nicht einfach. Und jetzt ist das, wie gesagt, seitdem meine Oma nicht mehr da ist, kommt das natürlich hoch. Und ich denke da leider viel zu oft drüber nach. Ja, mir ist das völlig klar, dass das immer zu hoch kommt. Du hast es wahrscheinlich sogar perfekt verdrängt. Du hast dir da so deine Welten zurechtgelegt. Einmal, dass er schwach war, dann wolltest du die Oma nicht schaden, was ja auch dir hoch anzurechnen ist. Es war ja wahrscheinlich auch eine sehr alte Frau schon. Und für die wäre das ja die Lebenskatastrophe gewesen, wenn sie das erfahren hat. Aber also die war auch nicht die Oma in dem, also die war wirklich noch quietschfidel, die ist an einem Aneurysma gestorben. Und also die war wie, mit der konnte ich über alles reden. Also das war die beste Freundin, das war ein sehr guter Mensch. Also meine Oma ist für mich Gold. Und deswegen, eben, umso schlimmer, du wolltest ihr das nicht antun. Ne? Das, richtig. Genau, das finde ich auch sehr ehrenwert von dir. Aber jetzt musst du keine Rücksicht mehr nehmen. Jetzt geht es um dich. Und ich finde, auch wenn du sagst, gerade jetzt bricht das alles so hoch, wo du nicht mehr unterdrücken musst. Bisher musstest du ja immer unterdrücken. Vielleicht wäre eine therapeutische Begleitung der ganzen Sache auch nicht schlecht, um nicht zu sagen, sogar sehr richtig. Ich, Ich weiß nicht, ob ich das, weil ich bin ja, ja gut, jetzt kommt's hoch, aber ich bin ja, ich habe ja damit immer gelebt und jetzt weiß ich nicht, ob man das überhaupt behandeln sollte. Also ich habe auch kein gestörtes Verhältnis zur Sexualität, das hat sich eher ins Gegenteil. Ist eine sehr gute Frage, ist wirklich eine sehr gute Frage. Man muss nicht alles behandeln, nur weil etwas Schlimmes in der Vergangenheit passiert ist. Man muss es in dem Moment behandeln, wo man anfängt darunter zu leiden. Sonst sollte man vielleicht gar nicht dran rühren und nicht in alten Geschichten rumkramen. Das müsstest du für dich entscheiden und dich beobachten, vielleicht in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, wie sehr es dich tangiert. Und wenn es dich tangiert, dann würde ich an deiner Stelle mir schon Hilfe holen. Wenn du sagst, okay, ich kriege das jetzt irgendwie so für mich hin, kriege es gebacken, dann lass es in Ruhe. Ja, heute habe ich schon mal geweint deswegen, weil ich habe irgendwie, ja, ist kacke. Was ist das für ein... Man hängt da alleine und ich wollte heute schon meinen Bruder anrufen, weil ich da oft über nachdenke und dann mache ich es doch nicht. Also ja, weil man Angst hat vor der Zurückweisung. Ich muss leider Gottes sagen, es ist ja auch oft so, deswegen werden ja diese ganzen Opfer geschaffen bei sexuellem Missbrauch, weil sehr oft das auch passiert, dass wenn die das sagen, es ist ja schon passiert, der Täter ist ja schon da, aber erst in dem Moment, wo die Opfer das sagen, werden die dann als Täter bezeichnet, werden die als Täter gesehen, weil die das dann erst, ne, jetzt kommt der ganze Müll hoch, so jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ja, und da haben die meisten Leute ja auch keine Lust drauf. Ja, klar. Ja. So, und das ist natürlich schade, aber gut. Ja, aber oberstes Prinzip ist, dass du musst nicht mehr unterdrücken und das brauchst du nicht mehr. Mach es so, wie du es für dich für richtig hältst. Du würdest auch sagen, wenn ich das möchte, dann sagen. Ja, definitiv. Ohne mit der Wimper zu zucken, ja. Okay. Ich würde ja gerne, wenn du das möchtest, Sonja, vielleicht nochmal kurz meine Psychologin geben, für den Fall, dass du dir irgendwann Hilfe suchen möchtest, dass du einfach ein paar Adressen an der Hand hast. Muss aber auch nicht sein. Ich will es dir nicht aufschreiben. Nee, ist gut. Und da wollte ich noch eben was sagen. Also da war ich auch sehr stolz auf dich gestern, wenn das jetzt blöd klingt, aber mit dem Nazi gestern. Mhm, also ich bin auch total gegen rechts. Mhm. Und ich finde das auch sehr traurig, weil die meisten Rechten, die werden geschaffen aus der Gesellschaft, also weil viel Arbeitslosigkeit herrscht und dieses und jenes. Und die sind sehr unglücklich. Mhm. Und dann aber anderen Menschen Angst zu machen. Also ich finde, das, was man selber nicht möchte, sollte man auch keinem anderen zumuten. Und Beste Lebensweisheit, ja, finde ich auch, ja. Richtig, und in dem Asylbewerberheim gab es bestimmt auch Kinder, also da muss er nicht kommen mit dem türkischen Kind, also das geht gar nicht. Ja. Also, okay, das wollte ich nur mal sagen. Okay, liebe Sonja, dann legst du auf und die Sabine würde dich gleich wieder anrufen. Alles klar, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Und weiter geht es mit Hanna. Nee, heute bin ich hier ein bisschen falsch. Mit Hanna, 63 Jahre alt. Guten Morgen, Hanna. Ja, hallo. Hanna, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich mit dem Tod meines Mannes schlecht zurechtkomme. Wann ist dein Mann gestorben? Am 17.07. Am 17.07. letzten Jahres? Ja. Ist er plötzlich gestorben? Ja, plötzlich. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Ne? Er war zwar schwerherzkrank, aber es kommt dann doch immer... Plötzlich. Und wo ist er denn gestorben, Hanna? Ja, bei uns hier im Haus. Im Haus, ja. Du warst dabei? Nein, das war es ja eben. Wir hatten zu Mittag gegessen und es war so ein schöner Tag. Ich bin in den Garten gegangen und ich wollte, sollte zum Kaffee wieder reinkommen. Er sagte noch so, er wollte seine Erdbeertorte haben vom Sonntag und ich kam dann rein und habe Kaffee gekocht und normalerweise kam er dann dazu und wollte Sahne schlagen und so und er kam nicht und ich sprach mit ihm, habe alles aufs Tablett gestellt und ging ins Wohnzimmer und er lag, hatte Kopfhörer auf, hat Musik gehört und war dann aber schon ganz kalt. Hm. Da war er schon verstorben. Ja. Hm. Was hast du denn? Hast du dann sofort den Krankenwagen angerufen? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe also Polizei und Krankenwagen. Ich weiß nicht. Ich habe immer geschrien: Kommen Sie schnell! Und plötzlich war das ganze Haus voller Leute hier. Und ja, und dann wurde mir gesagt, dass er verstorben ist. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet, Hanna? 43 Jahre. 43 Jahre. Mhm. Boah, das ist eine lange Zeit. 43 Jahre. Ja, können sich die meisten Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Allerdings, ja. Mhm. Was war das für eine Ehe? Ja, eine gute Ehe. Eigentlich. Eine gute Ehe. Mhm. Also ein gutes Verhältnis. Mein Mann hat mich geliebt über alle Maßen und ja, er war lieb und gut zu mir. Und Wie viele Jahre oder Monate hat er denn schon an seiner Herzerkrankung gelitten? Das hat er schon eine ganze Zeit. Also er war so ein Arbeitstier und war immer sehr viel unterwegs. Und den ersten Herzinfarkt, den hatte er mit 32 schon. Oh, so früh. Und den hat er aber kaum wahrgenommen. Das hat man hinterher auf dem EKG gesehen. Mhm. Dann hatte er ein Jahr zuvor, also wir hatten zwei Wohnsitze, immer war Skandinavier, und dann hatte er zweimal Herzstillstand. Man hat ihn aber, weil er eben Leute um sich hatte, also wieder zurückgeholt. Mhm. Und dann hat er nachher so ein Defi bekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, so. Ich habe schon mal gehört. Ja. Mhm. Und die Ärzte hatten mir, ich habe immer wieder gesagt, kann so etwas passieren? Ich hatte Angst, wenn ich mit ihm in Hamburg alleine bin. Und da hat man mir gesagt, nein, nein, dafür hat er jetzt den Defi. Also das passiert nicht mehr. Und nun ist es doch passiert. Das war am 17.07., sagst du, letzten Jahres. Ja, ich weiß, es ist ein halbes Jahr her. Ich sollte mich eigentlich... Nein, das wollte ich ja mit um Gottes Willen überhaupt nicht sagen. Ich wollte fragen, das ist doch keine Zeit, wenn man 43 Jahre mit jemandem eng verbunden war. Ist ein halbes Jahr Trauer gar nichts. Das ist wahrscheinlich für dich so, als wäre es gestern. Ja, du sagst es. Ja, das glaube ich. Genau. Wie hast du denn jetzt so die ersten Wochen und Monate so verlebt und verbracht? Ich weiß nicht, wie in Trance. Ich habe ja zwischenzeitlich gehört, dass es eure Sendung schon sehr lange gibt. Mhm. Aber ich bin erst drauf gestoßen, als ich von oben zurückgekommen bin und ich schlafen konnte nachts. Und was macht man dann? Dann guckt man Fernsehen, ich versucht sich abzulenken. Und da bin ich auf euch gestoßen. Und seitdem habe ich das immer gehört und bedauere immer am Wochenende, dass es euch nicht gibt. Habt ihr Kinder gemeinsam? Wir haben eine Tochter, eine gemeinsame Tochter, ja. Lebt die Tochter in deiner Nähe? Nein, die lebt auch oben. In Skandinavien? Das heißt, das ist sehr weit weg alles. Hast du denn sonst jemanden in deiner Umgebung, mit dem du trauern kannst, dem du auch deine Trauer zeigen kannst? Ich habe eine Nachbarin, die hat vor 20 Jahren ihren Mann verloren. Und damals, wir waren sehr verbunden mit den Leuten. Und die ist oft zu mir gekommen und hat auch sofort gesagt, ich nehme den Schlüssel vom Haus, als die Kinder dann kamen und wir nach oben geflogen sind. Der ist im Familiengrab beigesetzt worden und das war sein Wunsch. Und aber das ist so der einzige Kontakt, diese Nachbarin? Ja, noch ein Ehepaar, aber der Mann ist selbst schwer erkrankt im vergangenen Jahr. Und nein, ich habe selber Schuld, ich weiß das. Ich habe mir nie... Wie man so schön, ich habe mir hier keinen Bekanntenkreis aufgebaut, weil ich immer so hin und her war. Ich war immer am Pendeln. Und mein Mann brauchte auch sehr viel Aufmerksamkeit. Also er führte ein unruhiges Leben. Und aber weißt du, Hanna, ich meine, das ist ja noch kein so hohes Alter. Du bist erst 63. Ich komme mir manchmal uralt vor. Nein. Ich finde, das kann man vorsichtig auch in dem Alter noch versuchen. Das habe ich schon so oft gehört, wenn ihren Ehemänner verstorben sind, dass die Frauen dann so ganz allmählich versuchen und es ihnen auch gelingt, einen neuen Kreis aufzubauen. Sei es über die Kirche, sei es über einen Chor oder irgendwelche Vereine oder was auch immer, was dich interessiert. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen schaffen, das glaube ich auch. Aber so ganz vorsichtig kann man das ja angehen. Ist es so, dass du sehr zurückgezogen und sehr traurig immer zu Hause bist? Ja, ich habe also ein Leben lang immer Sport gemacht und bin auch so zweimal die Woche meistens ins Fitnessstudio gegangen und hatte mit allem aufgehört. Und dann hat mein Arzt mir gesagt, also mein Mann hätte gewollt, dass ich es weitermache. Finde ich einen guten Ratschlag, ja. Und ich habe dann... wieder angefangen. Da gehe ich zweimal die Woche hin. Und ich finde auch so wichtig, wenn man in so einer Trauerphase ist, dass man sich eine Struktur schafft, dass man so die Tage strukturiert und auch die in der Woche, dass man so seine festen Termine hat, so Sporttermine zum Beispiel, finde ich was Wichtiges. Oder auch dieses und jenes und jenes. Denn wenn man einfach so die Zeit auf sich zurollen lässt, glaube ich, dass einen die Traurigkeit richtig, richtig herunterziehen kann. Ja, du sagst es, ich nehme ja auch jeden Tag etwas vor und damit ich nur nicht so viel hier zu Hause sitze. Im Moment braucht man hier im Garten nichts zu machen. Mhm. Und aber trotzdem die Trauer, also weshalb ich dich eigentlich angerufen habe oder mich gemeldet habe bei euch. Du hast oft so gute Ideen. Gibt es vielleicht irgendwelche Trauergruppen? Ja, gibt es. Gibt es? Überall. Es gibt Trauerseminare, Trauergruppen. Wie kommt man daran? Können wir dir gerne gleich ein bisschen helfen im Hintergrund. Also da wärst du bereit, auch hinzugehen. Finde ich eine gute Idee. Ja, ich denke, kann keiner so nachvollziehen, der das nicht selber miterlebt Absolut hat. Richtig. Also wenn man einen lieben Menschen verloren hat und er war wirklich, er war so ein Schatz und vor allen Dingen seine gute Laune, also da... Weißt du, es gibt sogar, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, von einigen sehr engagierten Bestattern, das weiß ich hier aus dem Kölner Raum, gibt es so Initiativen, dass sich Gruppen bilden von Trauernden, die Reisen machen. Der hat mir das erzählt, das fand ich ganz verrückt. Das sind dann Leute, die alle einen lieben Angehörigen verloren haben, die sich zusammentun und machen eine Urlaubsreise. Ach, weißt du, das steht mir im Moment überhaupt nicht. Wollte ich dir auch nicht sagen. Ich wollte es nur als Beispiel so sagen, dass es so ganz viele Initiativen gibt. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Darauf kommt es an, dass Leute zusammen sind, die alle den gleichen Schmerz haben. Und man muss sich gegenseitig nichts vormachen. Und man hat nicht das Gefühl, dass man dem anderen irgendwie auf die Nerven geht. Weil jeder genau so empfindet. Und das ist einfach die allerbeste Möglichkeit, dann auch über diese schlimme Zeit vielleicht ein wenig hinwegzukommen. Ja, du sagst es, die Leute fragen zwar immer, oder auch Freunde rufen an, wie geht es dir und können wir dir helfen, aber im Grunde sind Höflichkeitsfloskeln. Ja, und man hat ja auch die Sorge, wenn man dann zum 10. Mal gefragt wird, wie geht es dir, und man sagt zum 10. Mal, mir geht's schlecht, dass man den anderen damit belästigt. Ja, genau. Also, das finde ich eine gute Idee. Ja. Und da werden wir die jetzt gerne behilflich sein im Hintergrund, Hanna. Ich habe bei mir in der Gemeinde angerufen und da hat man mir gesagt, also das wäre eine gute Idee, aber bisher war noch kein Bedarf gewesen. Wohnst du in einer kleineren Stadt, in einer größeren Stadt? Nein, ich wohne am Stadtrand von Hamburg. Ach so, ja. Also da werden wir was für dich finden. Also da bin ich ganz sicher, ganz sicher. Oh, das wäre toll. Liebe Hanna, dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von uns, von Sabine, zurückgerufen und dann könnt ihr in Ruhe das mal nochmal besprechen und auch austauschen. Sehr schön. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Ich danke dir. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist die Desiree, 28. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Desiree, um was geht's denn? Um den Chat. Um den Chat? Ja, ich glaube, dass ich chatsüchtig bin. Aha, erzähl mal, wie oft oder wie lange pro Tag bist du denn im Chat? Oh, so, keine Ahnung. Also wenn ich Zeit messen würde, würde ich sagen 10 Stunden länger. 10 Stunden? Ich schlafe zwischendurch, kommt schon mal vor, ja. Bist du arbeitslos zurzeit oder wie kommt Nein, das? Nee, ich arbeite, versuche dann auf Arbeit auch dementsprechend zu chatten, ja. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin im Einzelhandel. Und da kannst du... Handyverträge und habe dann ab und zu auch mal Zeit, dementsprechend zu chatten. Ach so, und was sind das für Chaträume, in denen du bist? Ja, ganz aktiv bin ich bei ChatCity im Moment. Also, nee, du musst gar nicht die Titel so nennen, sondern was sind da? Das sind ganz normale, es sind keine Sex-Chaträume. Nein, um Gottes Willen. Nee, es sind Chaträume, wo Leute sich treffen und einfach miteinander quatschen. Richtig, genau. Indem sie sich Sachen schreiben. Richtig, ganz genau. Ich bin auch selten abwesend, also es kommt eigentlich kaum vor, dass ich mich irgendwie wegmelde oder so. Was redest du? Also ich bin eigentlich immer aktiv dabei und habe auch natürlich dementsprechend Angebote bekommen mit Sex und so. Mhm. Aber naja, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, soll, wie auch immer. Wie lange geht das denn jetzt schon, dass du so extrem chattest? Ich weiß gar nicht, also so lange ist es noch nicht, knapp 6 Monate. Ja, immerhin. Ich habe mich damals von meinem Freund getrennt und wir waren ein halbes Jahr zusammen. Da lief es halt auch nicht wirklich zwischen uns und Und dann bist du geflohen in die Cyberwelt. So ungefähr, genau. Ja. Hast du denn schon mal irgendeinen Menschen aus diesen Chaträumen mal real getroffen? Nein, noch gar nicht. Nee. Was redest du denn mit den ganzen Tag dann mit denen? Ach, es ist unterschiedlich. Man kommt immer darauf an, was gerade für ein Thema ansteht. Also alles Mögliche. Ja. Fernseh, Klatsch und Tratsch oder Wetter oder weiß ich was. Über alles Mögliche, ja, ja. Klar. Ist das nicht ein bisschen öde und langweilig, so lange? Nein, gar nicht. Das ist das Problem. Also eigentlich gibt es bei uns immer Stimmung, weil wir sind so total die eingefleischte Bande da, und wenn dann irgendeiner dazwischen kommt oder so, dann machen wir uns da so ein bisschen Spaß draus, und wenn es dann ein Kerl ist oder so, dann verteile ich dann schon mal ganz gerne Körbe oder so. Ich weiß sind nicht. Das, also, sind das denn Leute aus deiner Umgebung, weißt du das? Nein. Die sind alle weit weg? Ja, was heißt weit weg? Also ich muss sagen, ich bin hier im Moment zu Besuch in Deutschland. Ja. Und bin normalerweise in England, ne? Ja. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert. Ich wollte mein Deutsch halt dementsprechend aufrechterhalten, bin dann halt in CC reingegangen und und da bin ich halt im Duisburger Channel, und das macht einfach super, super viel Spaß. Und ja. Aber dennoch rufst du mich an, und der Spaß hat auch eine Schattenseite. Ja, Finde ich, glaube ich schon. Weil wenn das schon fast eine Sucht ist, wie du auch gerade am Anfang gesagt hast, entziehst du dich ja dem realen Leben. Das ist ja eine Illusion, in der du da lebst. Und du versäumst eigentlich dein Leben damit. Dadurch. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Nee, aber du weißt nicht, keine Ahnung. Es ist halt so, sehr kompliziert, sagen wir es mal so. Weil auf eine Art ist es so, ich bin am Arbeiten, sehe zu, dass ich ruckzuck in mein Auto komme, nach Hause, Rechner an und los geht's. Mhm. Wie, ich habe Stromausfall oder so, dann kriege ich die Krise. Ja. Vor allem, weil wir haben wirklich nur Chat, so, und dann haben die meisten vielleicht meine ICQ- oder MSN-Adresse. So, und dann, wenn natürlich kein Chat funktioniert oder der PC nicht angeht, wie auch immer, dann komme ich nicht rein, ganz klar. Weder bei ICQ, MSN noch was. Dann könnte ich durchdrehen, so, und da ich ja keine Nummer von irgendwem habe. So, und da fängt's an. Da ist genau der Punkt. In dem Moment, finde ich, dann ist es eine Sucht, wenn man durchdreht, wie du es gerade gesagt hast, wenn man das nicht kriegt. Dann, finde ich, sollten schon die Alarmglocken schrillen. Mhm. Ab und zu mal zu chatten oder so ist ja völlig okay. Aber ich finde, man muss immer eine Verbindung zum realen Leben hinkriegen. Dass man nicht völlig nur in eine Richtung abdriftet, und das klingt mir bei dir fast so. Du hast doch gar keine Zeit mehr für andere Menschen und für Freunde. Doch, klar. Ich meine, wie machst du denn das? Man kommuniziert ja auch über Telefon, und ich habe ein Headset und Ja gut, aber du hast keine Zeit, dich real mit Menschen zu treffen. Die nehme ich mir einfach. Ich kann ja mit dem Handy zur Not noch ins Internet gehen, und über Handy habe ich auch ICQ. Und auf ICQ habe ich die meisten Leute. Ja, schon. Aber tust du dich denn schon mal auf einen Kaffee mit irgendjemandem irgendwo draußen oder in der Kneipe oder in der Disco? Sicher, klar. Das auch? Ach so, ja. Na klar. Ja. Aber wie gesagt, da habe ich dann mein Handy mit ICQ. Ach so, du bist dann, wenn du unterwegs bist, bist du auch mit den anderen Leuten immer noch wieder am Chatten übers Handy? ICQ to go, klar. Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Da kannst du dich doch gar nicht konzentrieren auf irgendjemanden, mit dem du... Ich würde dir was anderes erzählen, wenn wir beide uns treffen würden und du würdest nebenher sitzen und mit deinem Handy. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Mädchen. Dann würde ich aufstehen und gehen. Ja. Entweder du akzeptierst es oder du lässt es. Ich würde es nicht akzeptieren. Aber dafür, das finde ich dann schon wirklich bedenklich, die Serie. Damit isolierst du dich. Damit wirst du immer einsamer, auf Dauer. Ich weiß nicht, kann sein. Ich vermute mal fast, dass du selbst so ein bisschen in die Richtung deine Zweifel hast, sonst hättest du dich ja gar nicht gemeldet hier. Ja, vermutlich. Ja. Ich sag dir jetzt nur mal so meine erste Eindruck als völlig unbeteiligter Mensch von dem, was du da erzählst. Ich will dir ja nichts Böses, aber ich sag einfach nur, sei vorsichtig. Mach es nicht zu sehr, weil das ist ein Suchtverhalten, wie es auch in anderen Süchten zu beobachten ist. Ja, aber ich bin ja schon mittendrin. Ich meine. So, das heißt, da muss irgendwas geschehen, dass du es abbremst. Wenn du mittendrin bist, heißt das ja nicht, dass du noch doller und noch weitermachen solltest. Auch wenn es nach mir ginge, hätte ich hier drei Rechner stehen mit drei verschiedenen Chats. Ist mir völlig klar. Ein Alkoholiker hätte auch am liebsten 10 Flaschen Wodka vor sich stehen. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ganz genau. Desiree, ich würde es an der Stelle wirklich erstmal versuchen, so weit wie möglich ein paar Stunden am Tag zumindest runterzufahren. Versuche es ganz einfach. Ja, was soll ich machen? Fernsehen? Super Sache. Da komme ich genauso drauf, als wenn ich chatte. Okay, pass auf. Meine Sendung ist jetzt rum. Ich habe damals auch SMS-Chat gemacht im Fernsehen. Ich muss unterbrechen, weil wir gleich wechseln. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Ja, alles klar. Bis gleich, okay. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.